Wir waren schon zu tief gesunken, der Abgrund schluckt uns völlig ein, der Abgrund schluckt uns völlig ein. Wir waren schon zu tief gesunken, der Abgrund schluckt uns völlig ein, der Abgrund schluckt uns völlig ein. Thank you.